Hallo Papa, wie geht's dir? Danke, mir geht es gut. Ich würde dich gerne bitten, mich auf eine Reise mitzunehmen in deine frühe Kindheitserinnerungen, einige Bilder. Vielleicht sind es stille Bilder. Vielleicht sind es kleine Filmchen, die im Kopf sind, mich da mitzunehmen, woran du dich noch erinnerst. Du hast immer mal was erzählt, aus Menzel. Da waren so Bilder wie, du bist mit deinem Vater Bucheckern sammeln gegangen. So etwas kann ich mich erinnern, habe ich so ein Bild vor mir. Ja, erzähl einfach, was dir so in den Sinn kommt. Alle diese Dinge, die ich erzähle, habe ich aus Erzählungen, zum größten Teil aus Erzählungen von Angehörigen, Eltern, Verwandten etc. und nicht aus eigener Erfahrung Du habe. meinst, du kannst das in deinem Kopf nicht mehr finden. Das ist halt verwoben mit den Erzählungen von Nee, Älteren. das meine ich gar nicht. Ich meine, dass der Ursprung meines Wissens kommt von Informationen aus dieser Personengruppe. Eltern, Verwandte. Naja, kann man ja immer noch Du kannst ja sagen, wenn da irgendwo auch Bilder sind, an die du dich selber erinnerst, die du bei dir noch findest. ja, das kann ich ja einflechten. Wir wohnten damals am Stadtrand von Soest, in der Werler Straße bei der Firma Ludewig. Wann war das ungefähr? Das war von 1936 bis 1944. Die Meine Mutter war in lebhaftem Austausch mit ihrer älteren Schwester, die einen Hof in Menzel bewirtschaftete. Eines Tages muss die Tante wohl angerufen haben. Und der meiner Mutter übermittelt haben, dass sie es nicht mehr verantworten könne, wenn wir in Soest bleiben. Dann haben die Frauen untereinander mit Hilfe eines polnischen Knechtes einen Umzug aus Soest nach Menzel organisiert. Näheres weiß ich nicht, weiß auch nichts über Feindberührung, über Beschuss. Das heißt, das war 44 und du warst 4 Jahre alt. Ja. Ja, das vermischt sich ja jetzt mit dem Wissen, das ich sonst habe, die Erfahrungen, meine eigenen Erfahrungen. Von dem Umzug weiß ich nicht viel, oder eher besser gar nichts gesagt, weil so eine gewaltige Unternehmung für einen 4-Jährigen vollkommen unverständlich ist. Es muss ja sehr beeindruckend gewesen sein, alles zu packen und dann auf den Pferdewagen. Auf den Pferdewagen, ja. Und durch eine vielleicht schon ziemlich zerstörte Stadt? Ja, wir wohnten ja am Rande der Stadt, von daher war das mit der Zerstörung bei uns oben noch nicht so weit entwickelt. Wir wissen, dass unser Zuhause in Soest 6 Wochen nach dem Auszug größtenteils von Bomben zerstört wurde. Ich hatte noch eine Frage. Wer ist denn ein Knecht? Was bedeutet das? Die Höfe. Alle Höfe in Deutschland hatten ausländische Hilfskräfte da. Ja, landläufig wurden sie Knechte oder auch Mägde genannt. Was jetzt präzise, was genau zutrifft, weiß ich nicht. Die Mutter hat aber immer betont, dass sie dem polnischen Knecht oder Hilfsarbeiter sehr dankbar war für den Schutz und die Hilfen, die er der Familie gewährt hat. Die ersten Jahre in Menzel sind nur ja bruchstückhaft zu erklären, die Erfahrung von Nutzvieh im Stall und auf der Weide, von Hühnern, Schweinen, Gänsen waren mir völlig neu. Mein Vater war zu der Zeit noch im Krieg oder in Kriegsgefangenschaft. Und meine Mutter musste mit allen Dingen auch bezüglich Anträge an Ämter alles alleine machen. Was mir heute große Dankbarkeit abverlangt. Und Bewunderung, ne? Dass sie das alles geschafft hat. Ja. Ja, ähnlich wie bei dir. Ah, das war natürlich noch eine andere Situation. Ja, das Leben auf dem Land, auf dem Bauernhof, erscheint mir heute immer noch als Abenteuer, weil in einer völlig fremden Umgebung mit so vielen Dingen Kontakt zu haben, auch mit Tieren, anderen Menschen, war schon eine Erfahrung, die mich sicher sehr besonders geprägt hat. Du hast da ja dann auch Spielkameraden gefunden. Die, ich berichte jetzt alles mehr oder weniger aus meiner Sicht und aus meiner Erinnerung. Mhm. An den meine Geschwister waren zu der Zeit eben in meiner Umgebung oder ich in ihrer. Und die gehören natürlich dazu, wie auch andere Kinder, die in der Nähe des Gehöftes wohnten. Zum Beispiel die Familie Prinz, aus der meine Mutter stammt. Der Hof lag gegenüber des Hofes von, ja, Fisch muss ich jetzt sagen, ne? Oder Rokan. Ja, da waren bei Prinz, ich sage besser Hübelmann, ist es der Hofname. Da waren 7 Kinder. Cousins, Vettern und Cousinen von mir, was ich damals noch nicht wusste. Ja, das waren Spielkameraden, auch Kinder aus der Nachbarschaft. Von Ruschen, Rüter, Grobe, Rüter Arns. Heute muss ich sagen, dass ich mir keine andere Kindheit wünschen könnte oder gewünscht hätte, wie gerade in Menzel bei den Verwandten. Auch wenn zu der Zeit noch Krieg war? Zu der Zeit war später, 1945, war der Krieg beendet. In Menzel hatte es, was ich selbst aus eigener Erfahrung weiß, einen Bombenabwurf gegeben mit mehreren Bomben, allerdings auf freiem Feld, weit weg vom Dorf. Das war ein Abladen von überflüssiger Munition, die keinen Schaden anrichten sollte. nach dem Kriegsende. Wir warteten immer noch auf den Vater. Das weiß ich gar nicht in Klammern gesprochen. Ob wir wussten, dass der Vater in Rheinberg war. Das war ein berüchtigtes Gefangenenlager der Amerikaner oder Engländer. Und ob da zwischen den Eltern Briefkontakt herrschte, ich glaube nicht. Als die Amerikaner das deutsche Land in Menzel ohne jeden Schuss das deutsche Land übernommen hatte, befreiten sie alle Fremdarbeiter und es gab ein katastrophales Durcheinander, welche Fremdarbeiter nun wirklich frei waren und welche nicht. Und da war die ganze Bevölkerung in Deutschland bzw. in Menzel beunruhigt, dass da quasi rechtlose Menschen in ihrem Gebiet sich frei bewegen konnten.